Wörter schweigen, ich hab mehr Kugeln als Ghost. Und das will schon echt was heißen. Homos blasen in der Promophase bei jedem und hoffen auf Hype, noch auf besser drauf zu überleben. Du bist verwirrt, warum rap ich, wenn ich Rap hass? Ich hasse nicht Rap, Spaß, ich hasse nur Rapper. Du spannst den Bauch an, wenn du vor Mikro stehst. Ich bin so faul, ich weiß nicht mal, wie das geht. Du bist verwirrt, warum rap ich, wenn ich Rap hass? Ich hasse nicht Rap, Spaß, ich hasse nur Rapper. Du spannst den Bauch an, wenn du vor Mikro stehst. Ich bin so faul, ich weiß nicht mal, wie das geht. Deine Tracks nach Rezept und dein bitchgerecht serviert. Du kennst 1000 Rapper und ich kenne nicht mal 4. Koffer aus Loose Lounge, Shame Shaken hier. Bitch, ich brauche keine Freunde, ich fronte, du wirst YouTuber. Um dich selber zu täuschen, folgst auf Twitter nur Groupies, um zu ficken. Ich frag Leuten, die ich kille und danach sind sie tot. Ich seh alles durch ne blutrote Brille, die filtert noch die Sonne raus, yeah. Ich hasse Zigaretten, aber Feuer müssen rauchen, rauchen, yeah. Wenn ich unter Menschen gehe, ist das wie zu tauchen, tauchen, yeah. James außer Atem, denn ich mache keine Pausen. Höre deine Tracks nicht, denn die klingen wie gekaufte. Ich töte dich, du Hure, denn Huren müssen bluten, hab deine Leiche verloren und rap nur, um sie zu suchen. Du bist verwirrt, warum rap ich, wenn ich Rap hass? Ich hasse nicht Rap, Spaß, ich hasse nur Rapper. Du spannst den Bauch an, wenn du vor Mikro stehst. Ich bin so faul, ich weiß nicht mal, wie das geht. Du bist verwirrt, warum rap ich, wenn ich Rap hass? Ich hasse nicht Rap, Spaß, ich hasse nur Rapper. Du spannst den Bauch an, wenn du vor Mikro stehst. Ich bin so faul, ich weiß nicht, wie das geht.